Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Paul continues to say, Paulus sagt weiter in Vers 2, For it is through the revelation of the gospel that you are being saved. Denn durch die Offenbarung des Evangeliums werdet ihr gerettet. Look, he says a very interesting thing, at least that's how the Passion expresses it. Er sagt etwas sehr Interessantes, zumindest drückt es die Passion-Übersetzung so aus. The Passion says being saved. In der Passion-Übersetzung heißt es, gerettet werden. The truth of the Bible is this. Die Wahrheit der Bibel ist, that while you have been saved, you are still being saved. Dass du zwar gerettet wurdest, aber immer noch im Prozess der Rettung bist. Why? Warum? Because your salvation is not complete until you stand with Jesus in heaven forever. Weil deine Rettung erst dann vollständig ist, wenn du für immer bei Jesus im Himmel stehst. That does not mean that your salvation is not secure. Das heißt nicht, dass deine Errettung nicht sicher ist. I didn't say that. Das habe ich nicht gesagt. I just said it's not complete. Ich habe nur gesagt, dass sie nicht vollständig ist. Yes, we are saved, but we are being saved too. Ja, wir sind gerettet, aber wir befinden uns auch im Prozess der Rettung. For instance, zum Beispiel, you have not yet got a glorified body, du hast noch keinen verherrlichten Leib, which is part of the salvation, der Teil der Errettung ist, to live forever in heaven with a glorified body, um für immer im Himmel mit einem verherrlichten Leib zu leben. And it's very interesting that Paul insists again here, as many other times. Es ist sehr interessant, dass Paulus auch hier wie so oft darauf besteht, that it's only the revelation of the gospel that gets you saved. Dass dich nur die Offenbarung des Evangeliums rettet. But look what he says in the next statement. Schau, was im nächsten Satz sagt. If you fasten your life firmly to the message I've taught you. Wenn ihr euer Leben fest an die Botschaft heftet, die ich euch gelehrt habe. Unless you have believed in vain. Es sei denn, ihr habt vergeblich geglaubt. Look. Schau. This statement is very clear that once saved doesn't mean you're always saved. Diese Aussage macht deutlich, dass einmal gerettet nicht bedeutet, dass du immer gerettet bist. But it's always clear that you can't lose it. Aber es ist immer klar, dass du sie nicht verlieren kannst. So look, that salvation which is ongoing and continuous until we're in heaven with Jesus. Diese Errettung, die andauert, bis wir im Himmel bei Jesus sind, It only happened through the revelation of the gospel that you believe. Ist nur durch die Offenbarung des Evangeliums geschehen, an das du glaubst. But now he says, aber jetzt sagt er, you can also have believed in vain. Dass man auch vergeblich geglaubt haben kann. There are people who believed at one point and who do not believe anymore. Es gibt Menschen, die einmal geglaubt haben und jetzt nicht mehr glauben. So they have believed in vain. Sie haben also vergeblich geglaubt. And you will see that Paul teaches this in several of the churches. Du wirst sehen, dass Paulus das in mehreren Gemeinden lehrt. But look how beautiful he says this. Schau mal, wie schön das sagt. So we are being saved if we fasten our life firmly to the message. Wir werden also gerettet, wenn wir unser Leben fest an die Botschaft binden. This is why I don't like the theology. Deshalb mag ich die Theologie nicht. And this is just my opinion. Und das ist nur meine Meinung. I don't like the theology that we make salvation something that came to us at one time in the past and now it's settled once and for all. Ich mag die Theologie nicht, dass wir das Heil als etwas betrachten, das uns irgendwann in der Vergangenheit zuteil wurde und nun ein für alle Mal erledigt ist. No, you have to stand firm. You have to fasten your heart to the belief. Nein, du musst standhaft bleiben. Du musst dein Herz an den Glauben hängen. Now, I'm not saying you have to do works to remain saved. Ich sage nicht, dass du Werke tun musst, um gerettet zu bleiben. I'm not even saying you have to hold on to Jesus, because otherwise you might lose your salvation. Ich sage auch nicht, dass du an Jesus festhalten musst, weil du sonst dein Heil verlieren könntest. But I'm saying you have to continue in the faith that you started your journey with. Ich sage, dass du in dem Glauben weitermachen musst, mit dem du deine Reise begonnen hast. Four times the Bible makes this statement. Folgende Aussage steht gleich viermal in der Bibel. The just shall live by faith. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Let me give you a little example here. Ich gebe dir hier ein kleines Beispiel. I'm not even only want to talk about that you can walk away from your salvation. Ich spreche nicht nur davon, dass du von deinem Heil weggehen kannst. I want to make another important point. Ich möchte einen weiteren wichtigen Punkt ansprechen. The gospel is a very, very, very wonderful and big thing. Das Evangelium ist eine sehr, sehr, sehr wunderbare und großartige Sache. It really should be best translated, news so good that it's too good to be true. Man sollte es am besten übersetzen mit eine Nachricht, die zu gut ist, um wahr zu sein. Salvation is something so incredible. Die Erlösung ist etwas so Großartiges. And what I don't like about the way many people understand the gospel. Was mir an der Art und Weise, wie viele Menschen das Evangelium verstehen, nicht gefällt. They limit salvation to something that happens one day after life on earth. Sie beschränken die Erlösung auf etwas, das eines Tages nach dem irdischen Leben passiert. So what do they do? Was tun sie also? They hear the gospel. Sie hören das Evangelium. They put their faith in Jesus. Glauben an Jesus. Now they're just waiting for one day to go to heaven. Und warten darauf, dass sie eines Tages in den Himmel kommen. No, you have to live in the truth of the gospel every day. Nein, du musst jeden Tag in der Wahrheit des Evangeliums leben. Salvation is not limited to a life after death only. Die Erlösung ist nicht nur auf ein Leben nach dem Tod beschränkt. Salvation includes an abundant life of victory every day on earth. Die Erlösung beinhaltet Tag für Tag ein Leben in Fülle und den Sieg auf der Erde. So how can you experience this incredible salvation on a daily basis? Wie kannst du also diese fantastische Erlösung jeden Tag erleben? Just by doing what Paul said here. Indem du einfach das tust, was Paulus hier sagt. If you fasten your life firmly to the message I taught you. Wenn ihr euer Leben fest an die Botschaft bindet, die ich euch gelehrt habe. Paul never preached a weak gospel. Paulus hat nie ein schwaches Evangelium gepredigt. He preached the gospel of power. Er hat ein Evangelium der Kraft gepredigt. He preached the gospel of everything that's been given to you that you need. Er hat ein Evangelium gepredigt, wo dir alles gegeben wurde, was du brauchst. And that gospel, if you want to experience this every day. Wenn du dieses Evangelium jeden Tag erleben willst, you've got to constantly hold firm to what you started to believe. Musst du beständig an dem festhalten, was du zu glauben begonnen hast. That in Jesus there is abundant life every day. Dass in Jesus jeden Tag Leben in Fülle ist. Stand firm, please, my dear friend. Steh bitte fest, mein lieber Freund. Some of you got excited the first time they accepted the gospel, but now you've kind of slipped back. Einige von euch waren begeistert, als sie das Evangelium zum ersten Mal angenommen haben, aber jetzt sind sie wieder zurückgerutscht. And I'm not saying slip back from being saved. Damit meine ich nicht, dass du von der Rettung zurückgefallen bist. But slip back from experiencing the fullness of the gospel. Sondern dass du die Fülle des Evangeliums nicht mehr erlebst. Stand firm, make a decision today. Steh fest, triff heute eine Entscheidung. And make another decision. Und treffe eine weitere Entscheidung. You'll come back tomorrow and listen to us again. Dass du morgen wieder hier bist und uns wieder zuhörst. See you tomorrow. Bis morgen.